Meine Puppe soll groß sein und schön, ja so schön wie Mama. Und das Glück soll dann nie von uns gehen, wie sie damals war. So seh ich sie noch heute, blondes Lockenhaar. Rosa Seidenkleid, und ich wünschte mir eines immer zu. Meine Puppe wär einmal so wie du. Mama, meine Puppe soll groß sein und schön, ja so schön wie Mama. Und das Glück soll dann nie von uns gehen. Heute steh ich vor dir, bitte lass mich ein. Draußen ist es kalt, ich bin so allein. Traum, so zerbrach mein Glück.